NDR Kultur. Hörspiel. Fernsucht, so heißt unsere neue Hörspielreihe hier auf NDR Kultur, in der wir Ihnen im kommenden Halbjahr ausgewählte Hörstücke vorstellen möchten, die von der unstillbaren Sehnsucht des Menschen zeugen, in ferne Länder aufzubrechen. War die Triebfeder der Entdeckungsreisenden früher Zeiten noch die Suche nach den sogenannten weißen Flecken unseres Planeten, so vermischte sie sich bald mit der Sehnsucht, in der Fremde das Glück, das Paradies zu finden und dabei vielleicht sogar selbst ein anderer zu werden. Eine Illusion, wie manch prominente Zivilisationsflüchtende am Ort ihres Verlangens angekommen ernüchtert feststellen mussten. Zu ihnen gehörte auch der manisch reisesüchtige französische Marineoffizier Pierre Loti, der um die Jahrhundertwende zu einem der populärsten Schriftsteller Frankreichs wurde. Er lebte von 1850 bis 1923 und wurde vor allem durch seine exotischen Reisebücher bekannt. Vorstellen möchten wir Ihnen heute in einer Ursendung ein Hörspiel nach seinem 1912 veröffentlichten Reisepoem mit dem Titel Un pèlerin d'Angkor, zu Deutsch Pilgerreise nach Angkor. Während einer Indochina-Expedition hatte Loti die mächtigen Tempel von Angkor im heutigen Kambodscha besucht. Dabei fühlte er sich vor der gewaltigen Tempelanlage aus dem Reich der Khmer noch als Entdecker und Jäger des verlorenen Tempels bemüht, die rätselhafte, auf Steinquadern festgehaltene uralte Göttergeschichte, mythische Abbilder unseres Universums, zu deuten. Sein Reisepoem erscheint als melancholischer Abgesang auf eine Kultur, deren Zerstörung Loti, der ein früher Kritiker des Kolonialismus und des westlichen Einflusses gewesen ist, vorausgeahnt hat. Letzte Träume von einer ungezähmten Welt, ein Reisepoem an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. So nennt Hörspielregisseur Heinz von Kramer, der den Text bearbeitet und in eine oszillierende tropisch-musikalische Klanglandschaft eingebettet hat, das Hörstück nach einem Reisepoem von Pierre Loti. Vater, in meinem Museum auf dem Dachboden. Soll ich hinunterkommen? Ja, und dass du dich beeilst. Du musst noch deine Schularbeiten machen. Wie ich die Schule hasse. Und, ist nichts mit dem und unseren Professor, den wir den großen schwarzen Affen nennen. Am liebsten möchte ich den ganzen Tag in meinem Museum bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen von sich sagen können, dass sie seit ihrer Kindheit ihr ganzes Leben schon vorausgelebt haben. Muscheln aller Meere. Waffen und Schmuck aus Ozeanien, Masken aus Afrika. Jetzt träume ich ja noch von den großen Reisen, aber später einmal werde ich das alles sehen. Bei mir jedenfalls hat es kaum etwas gegeben, das ich nicht von meinen frühesten Jahren an dunkel gespürt und vorhergeahnt hätte. Die schönsten Sachen sind aus dem Gepäck meines Bruders. Das wurde uns geschickt, als er in Indochina am Fieber gestorben war. Tagebuchnotizen. 2, 3 chinesische Bücher mit seltsamen Schriftzeichen. Und alle die Kolonialzeitschriften, die meist von der Entdeckung gewaltiger Ruinen berichten. Mitten in den Urwäldern von Siam. Mit Bildern von großen, merkwürdigen Türmen, ganz überwuchert von lauter fremdartigen Gewächsen. Und während ich aus dem Dachfenster die Tempel des geheimnisvollen Angkor, die alten Dächer in der ruhigen Nachbarschaft sah, bis zu den hohen Bäumen am Wall und bis zum Meer hin, wo die Schiffe ausliefen, hatte ich sehr deutlich das Vorgefühl von einem Leben voller Reisen und Abenteuer. Herrlich und fabelhaft wie das eines orientalischen Prinzen. Ein Pirat etwa? Oh ja, ein Pirat auf Kaperfahrt, das wär's. Eine Zukunft übergroß und legendär. Immer weiter und weiter in die unbekannten Weiten der Ozeane hinaus. Ausgeschmückt von den Vorstellungen meiner kindlichen Fantasie. Aber vorher habe ich doch noch etwas anderes vor. Wenn ich jetzt bisweilen hinaufsteige zu dem kleinen Museum auf dem Dachboden, das es immer noch gibt, dann bleibe ich dort ein Weilchen und schaue mir selber zu, wie ich da als Knabe am Boden liege und im Atlas blättere und nach Siam suche, um dann mit dem Finger die Route bis nach Angkor Thom, Angkor der Großen, nachzufahren. Im wilden Siam, tief im Wald, sah ich den Abendstern aufgehen und geisterhaft als Lichtgestalt über den Schatten alter Mauern stehen. Letzte Träume von einer ungezähmten Welt. Ein Reisepoem an der Schwelle des 20. Jahrhunderts von Pierre Loti. Übersetzt und für den Funk eingerichtet von Heinz von Kramer. Also zuerst, da wird man nach Saigon müssen. Über den chinesischen Ozean. Durch ein Inselmeer, wo überall Piraten hausen. Wen sie überfallen, dem schneiden sie mit ihren Messern die Kehle durch. ...1901. Ich bin wieder in Saigon. Ein schwerer, warmer Regen geht nieder auf diese Kolonialstadt, die nach Moschus und Opium riecht. Allenthalben ein eiliges Getriebe halbnackter Annamiten und Chinesen. Gelbhäutige Frauen mit kleinen Katzenaugen, die sich mit morbider, perverser Grazie bewegen. Und dazwischen unsere französischen Soldaten. Blasse Gesichter unter großen Tropenhelmen. Man meint zu ersticken in einer Luft, die wie aus einem Dampfkessel strömt und erfüllt ist von Verwesungsgerüchen. Eine Stadt, die ich nie hätte sehen dürfen, an die ich ein trauriges Andenken bewahre, denn mein Bruder fand hier den Tod. Wie viele Kameraden unserer Feldzüge habe ich auf den riesigen Friedhof begleitet, der unter der üppigen Vegetation fast zu verschwinden drohte. Bisher war ich nur dort gewesen für Kriegsexpeditionen nach Annam, Tonkin oder China. Ausgeschlossen, jemals die Zeit zu finden, zu einem Ausflug ins Landesinnere, bis zu den Ruinen von Angkor. Endlich einmal bin ich in Saigon mit einer gewissen Ruhe. Nachdem die militärischen Aktionen im Golf von Peking beendet sind, wird der Panzerkreuzer, auf dem ich hause, wohl für gut einen Monat hier vor Anker liegen. An dem verlassenen Quai, nahe dem düsteren Arsenal, wo die rote Sonne nun im Gewölk verschwindet wie eine Blutorange im dichten, nachtdunklen Laub. Von Saigon muss man irgendwie zum Mekong kommen. Wahrscheinlich mit der Eisenbahnlinie, die wir Franzosen gebaut haben. Durch Reisfelder wird sie bis zur Ebene der Grabmäler führen. Da steht es verzeichnet, mit lauter Punkten, von denen jeder eine Pagode bedeutet. Mitten in der weiten Steppe, stelle ich mir jedenfalls vor. Und da liegt auch eine Stadt, Mytho, am Ufer des großen Flusses Mekong, der dann direkt nach Kambodscha führt. Hier endet der kleine, bescheidene Dampfzug. Eine Provinzstadt, wie am Reißbrett entworfen. Alle Straßen mit dem Lineal gezogen und schnurgerade mitten in die Wildnis gesetzt. Aber die Bäume sind viel größer als bei uns. Und alles Wachstum viel ungebändigter. Und durch die Dämmerung irrlichtert eine Fülle von Glühwürmchen. Jetzt heißt es bis zum kommenden Tag warten, an dem ich eine Barkasse nach Phnom Penh bringen soll, der Hauptstadt des guten Königs Norodom. Mytho, was für ein trübsinniger Ort schien mir das damals. Zur Nachtzeit war es wie ein Winkel in Frankreich, ein Stückchen Heimat. Verirrt und verloren im unwegsamen asiatischen Dickicht, von allem abgeschnitten, selbst vom Meer. Kleine Gruppen von Soldaten in weißen Leinenanzügen absolvieren ihren monotonen Spaziergang hin und her auf der Uferpromenade. Und wenn ich ihren Weg kreuze, kann ich Stimmen unterscheiden, die den Akzent der Gascogner haben, andere, die aus der Provinz, wo ich geboren bin, zu kommen scheinen. Arme Jungen, deren Mütter sich Sorgen machen im fernen Zuhause und die hier ein oder zwei der schönsten Jahre ihres Lebens vergeuden. Manche werden vielleicht kleine Mischlinge hinterlassen, dachte ich bei mir, während ich ihren verzweifelten Spaziergängen zusah. Allmählich verzog das französische Blut in diese so unzugängliche gelbe Rasse eindringen. Und später werden sie heimkehren ins Vaterland, vom fremden Klima krank und blutarm für eine lange Zeit. Oder sie kommen nie wieder zurück, sondern schlafen da mit tausenden anderer in der roten Erde der Friedhöfe, die sich so weithin ausdehnen und schon fast zugewachsen sind. Im Morgengrauen brechen wir auf. Ruhig und friedlich folgt unsere Barkasse dem Flusslauf. Zu beiden Seiten dehnt sich das Dickicht. Eine endlose Mauer, die nachts unter den Sternen schwarz bedrohlich wirkte, nun aber im Sonnenlicht in einem gleißenden Grün erstrahlt. Auf den ersten Blick hält man diese Gegend für völlig unbewohnt. Sieht man jedoch genauer hin, bemerkt man, dass dieser üppige grüne Mantel an vielen Stellen durchlöchert ist. Vom tückischen Werk der menschlichen Mikrobe. Immer wieder sind Lichtungen ins Gestrüpp geschlagen und Dörfer mit ärmlichen Hütten erscheinen darin. Auf den Bildern vom Mekong sind die Ufer so dicht mit Bananenstauden, Kokospalmen, Bambus, Binsen und Wurzelgeflechten bewachsen, dass sie eine einzige undurchdringliche Masse bilden. Und in der Flussmitte sieht man Piroggen. Einbäume, in denen die Eingeborenen, die rudern und fischen, fast wie Larven in großen Kokons erscheinen. Dünn und knochig waren die Männer mit nackten, safranfarbigen Oberkörpern, während ich von den Mädchen, die ihre Zähne schwarz lackierten, vor allem die dunklen Löcher ihrer Münder erinnere. Ein winziger Menschenschlag, kindlich und zugleich greisenhaft, der sich seit seinen prähistorischen Ahnen kaum entwickelt zu haben scheint und den das mächtige Blattwerk der tropischen Flora seit Jahrhunderten beschützt und vor neugierigen Augen verborgen hat. Mehr als einmal verirrt sich mein Steuermann in den vielen immer gleichen, trügerischen, kleinen und überwachsenen Wasserläufen, in die der Fluss sich nun verzweigt. Und wir laufen auf, bleiben fast stecken und müssen mühsam im Rückwärtsgang wieder zum Hauptarm finden. Jetzt sind wir schon in Kambodscha. Und etwa eine Stunde nach Mitternacht werden wir unter dem flimmernden Sternenhimmel von Phnom Penh anlegen. Eine andere Art von Melancholie ging von dieser Stadt aus, die nichts zu beleben schien. Keine Schiffe, keine Matrosen. Weit weg vom Meer. Vor relativ kurzer Zeit hatte der König Norodon sein Land Frankreich anvertraut. Und schon wirkte alles, was wir in Phnom Penh gebaut hatten, hinfällig und von der brennenden Sonne verbraucht. Die abgezirkelten Planquadrate der Straßen, durch die niemand ging, waren von Gras bewachsen. Man glaubte sich in einer jener alten Kolonien, deren Charme in ihrer Stille und Nutzlosigkeit bestand. Um 3 Uhr nachmittags setzen wir unsere Fahrt flussaufwärts fort, den Ruinen von Angkor entgegen. Was wird es da noch zu sehen geben am oberen Mekong? Immer weiter nach Siam zu. Pfahlbauten, ganze Siedlungen von Strohhütten auf hohen Pfählen mitten im Wasser. Und Vögel, ganze Armeen von Vögeln, die nach Fischen tauchen. Pelikane, Silberreiher, Marabus. Auf den Bäumen aber, in den überschwemmten Wäldern, Affen und Schwärme bunter Papageien. Und jetzt, etwas später, dehnt sich das Wasser so weit, dass man kein Ufer mehr sieht. Wir stoßen in einen gewaltigen See vor, der hier jedes Jahr nach der Regenzeit entsteht. Kein Windhauch. Fast ohne Dämmerung bricht die Nacht herein. Wie in Öl ziehen wir auf diesem Fiebersee weiche Furchen, die der Mond versilbert. Und die laue Luft, die wir so rasch durchschneiden, ist erfüllt von wirbelnden Insektenwolken. Um das Licht unserer Laternen versammelt, stürzen sie wie ein Regen auf uns herab. Mücken, Moskitos, Eintagsfliegen, Skarabäen und Libellen. Da werden wir uns ganz schön wehren müssen. Gegen Mitternacht. Ich bin gerade beim Einschlafen. Halbnackt und mit offenen Fenstern schwärmen plötzlich enorme schwarze Skarabäen herein. Aber sie tun einem nichts. Sie spazieren bloß ruhig über einen hin und untersuchen die Brust und die Arme. Und aus der Ferne wird man Nachtvögel hören. Und Raubtiere, die auf der Jagd sind und Beute schlagen. Dann kamen wir in ein Sumpfgebiet, wo die Bäume wieder dichter standen. Riesiges, schiefartiges Gras umsäumte die immer engere Fahrtrinne. Hier mussten die Leute rudern mit abgestellten Maschinen. Rohrbüschel und Pflanzen aller Art streiften uns. Die Nacht wurde immer schwärzer. Wir stöberten Fischottern auf, große Vögel und Rehe, die leichtfüßig flüchteten. Die Moskitonetze boten einigermaßen Schutz und ich versuchte zu schlafen. Morgens, gegen 2 Uhr, werde ich geweckt, aber ganz sanft und auf eine köstliche Weise. Nicht sehr weit und nicht sehr nah, eine ruhige, merkwürdige Musik, wie ich sie noch nie gehört habe. Ein wenig monoton, denn es werden immer dieselben Phrasen wiederholt. Das ermüdet nicht, wiegt einen jedoch ein. Im Halbschlaf höre ich, wie der Steuermann zu mir spricht. Gut, wir sind also angekommen in Siam. Im Dorf muss irgendein nächtliches Fest sein, in der Pagode, zu Ehren der hiesigen Götter. Siam stelle ich mir vor. Da ragen überall aus den Wäldern wie vergoldete Pilze die Pagoden. Und an ihren spitzen Dächern hängen lauter Glöckchen, die bimmeln im Winde. Ich gehe an Land und bin tatsächlich in Siam. Welch eine exotische Vegetation. Alle Arten von Palmen, wie riesige Federn, wie große aufgeschlagene Fächer, durch die die aufgehende Sonne ihre goldenen Pfeile schießt. Und was für ein Blumenduft. Jasmin, Gardenia, Tuberosen. Das Leben scheint hier wie zu Urzeiten. Auch sind die Menschen nicht so abstoßend wie in Annam. Sie sind schön, mit indischem Blut vermischt wohl. Die Mädchen gleichen Bajaderen mit ihren großen, schwarz verschatteten Pupillen. Eine Bevölkerung, die ihre Augen öffnet, ungefähr so wie wir die unseren öffnen. Herr, gnädiger Herr, das ist eben für Sie angekommen. Aus dem kleinen Telegrafenbüro brachte man mir die folgende Depesche. Oberster Geschäftsträger von Phnom Penh an Gouverneur von Siam Reap. Bitte Herrn Pierre Loti davon in Kenntnis setzen, dass er bei seiner Rückkehr 4 Elefanten in Kampong Luang vorfinden wird. Ganz wie gewünscht. Das sind die 4 Elefanten, die ich beim guten König Norodom erbeten habe, um im Anschluss an meine Pilgerfahrt nach Angkor der Asche der Königin Mutter von Kambodscha in ihrer Pagode die Ehre zu erweisen. Aber nun ist es soweit. Da stehen ja auch schon die Ochsenkarren bereit, die mich und meine Begleiter zu den Ruinen im Urwald bringen sollen. Wie Mandolinen auf Rädern und vorn mit Schnäbeln gleich Gondeln. Vorwärts, Freunde. Geduld, Herr. Warten wir nicht länger. Ein wenig Geduld. Das Abenteuer kann beginnen. Noch sind nicht alle Früchte und aller Proviant aufgeladen. Einmal, das steht fest. Einmal werde ich sie sehen, die geheimnisvollen Reste der Tempel von Angkor. Und das wird bestimmt ganz toll sein. undurchdringlich unterm Hochwald das Gebüsch. Kaum erkennbar der Pfad durch das wuchernde Dickicht. Überwölbt von Dächern aus Blattwerk und Geäst. Oben in den Lianen schwebend morsche umgestürzte Baumstämme. Betäubende Düfte und Fäulnisgeruch. Trotz tiefen Schattens, in denen kein Sonnenstrahl dringt. Eine dumpfe, erstickende Hitze. Unsere Karren hüpfen und springen, während die Ochsen gleichmäßig vor sich hin trotten. Misstrauische Affen flüchten über uns in die höchsten Kronen und Wipfel. Das Schaukeln, das ständige Rütteln und Schütteln wiegt uns ein. Die Hitze macht uns schläfrig. Plötzlich eine Öffnung im Dickicht. Vor dem zurückbleibenden Wald eine Sumpfebene. Morast, bedeckt von Schilfgräsern und Seerosen. Dann wieder fester Boden, der trägt. Versickernde Wasser. Eine große, freigehauene Lichtung. Dort. Jenseits des stehenden Wassers aufragend, gar nicht mehr weit. Türme in Form von Papsttiaren und Bischofsmitren. Riesengebilde aus grauem Stein, die sich unbelebt wie aus einem Totenreich vor dem fahlen Licht des Himmels abzeichnen. Zeugnis einer längst gestorbenen Welt. Das also ist es, da vor mir, das geheimnisvolle Angkor. Und doch, ich verspürte nicht die Erregung, die ich mir erwartet hatte. Ohne Zweifel kam es zu spät in meinem Leben. Ich hatte schon zu viele Trümmer großer Vergangenheit gesehen, zu viele Tempel, zu viele Paläste, zu viele Ruinen. Außerdem verblasste das alles nun, löste sich auf im blendenden Tageslicht. Man sah schlecht, weil es zu hell war. Und dann vor allem, es ging auf den Mittag zu, die Mittagsmüdigkeit, dieses unbesiegbare Schlafbedürfnis. Ich habe ja genug Zeitschriften in meinem Museum. Und in den Zeitschriften gibt es genug Bilder. Ich weiß genau, das, was man zuerst sehen wird, ist noch nicht die Stadt selbst, sondern nur Angkor Wat, ihr Haupttempel. Ich denke, ich werde da aber erstmal kampieren für den Abend. Die Stadt Angkor Thom, das kommt später dran. Sie muss sehr weitläufig sein und zum Teil gar nicht mehr zu finden, begraben vom tropischen Urwald. Eine uralte Brücke aus zyklopischen Felsblöcken, über einem Teich, ganz zugewachsen mit Schilf und Seerosen. Am Toreingang zwei Ungeheuer als Wächter. Von der Zeit zerfressen, mit Flechten als Bärten. Steinplatten am Boden, bedrohlich gelockert. Auf- und abwippend über dem grünlichen Wasser. Halb im Schlaf lassen wir uns von den Ochsen über die Brücke ziehen. An ihrem Ende das Tor überragen die Bischofsmützen. Jene Türme in Form von Mitren und Tiaren. Gigantische Schlangen flankieren es zu beiden Seiten. Aufgerichtete Kobras, deren Leiber sieben aufgefächerte Häupter krönen. Und dahinter die gewaltigen Steinmassen der geisterhaften Basilika. Mauern um den ersten Innenhof. Gut eine Meile, die trostlose Stille umschließen. Ein Garten von niemandem mehr gepflegt. Gestrüpp von Jasmin umschlungen. Einen starken Duft verströmt. Überreste kleiner Ziertürme darinnen. Statuen mit geschlossenen Augen. Heilige Kobras samt den großen Fächern ihrer vielen Häupter. Eine Allee aus grauem Steindamm. Unter einer tödlich herniederbrennenden Sonne. Durch die unheimliche Wüste ringsum, geradezu auf das Heiligtum hin. Aber je mehr wir uns diesem Tempel nähern, umso mehr belebt sich die Stille. Eine sanfte Musik scheint unser Ohr zu erreichen, das uns, um die Wahrheit zu sagen, auch einen Streich spielen könnte in dieser fiebernden Hitze und bei unserem Schlafbedürfnis. Sie rührt nicht vom Knirschen der Wagenräder her, auch nicht von den vielerlei Insekten, die uns umschwirren. Es ist etwas wie das langsame Psalmodieren unzähliger menschlicher Stimmen. Wer jedoch mag hier singen? In diesem titanischen Ruinengebirge und trotz der drückenden Mittagsschwüle. An die 200 Bonzen aus Kambodscha und Siam waren es. Priester, dazu bestimmt, die heiligen Ruinen zu bewachen, und ihr Leben in fortwährendem Gebet zu verbringen. Wesen mit rasierten Schädeln, alle gleich gekleidet in zitronengelbe Roben mit orangenen Überwürfen. Sie sangen mit halber Stimme und betrachteten uns, ohne ihre ruhige Litanei zu unterbrechen. Später brachten uns einige von ihnen in ihr kleines Dorf, wo sie gewohnt waren, Pilger zu beherbergen. Ein seltsamer Ort. Keine Frauen, auch kein Vieh, keinerlei Ackerbau. Nichts als diese Sänger, gelbhäutig und gehüllt in zweierlei Arten von Gelb. Rast werden wir in einer der Hütten machen, die auf den Bildern zu sehen sind. Keine Wände, nur ein Dach und der Fußboden. Auf hohen Pfählen wegen der Schlangen und wilden Tiere. Als Einrichtung ein paar Schlafmatten und ein Altar mit einem vergoldeten Buddha, umgeben von Räucherstäbchen. Nach der verdienten Ruhe ist mir nicht danach, das Innere des Tempels zu besichtigen. Ich mache mich lieber auf den Weg zur Stadt, die da unter dem Leichentuche des Urwalds liegt. Wir brauchen etwa eine Stunde, bis wir uns durch die wuchernde Wildnis schlagen. Zwischen den seltsamsten Blüten in allen Farben und Wohlgerüchen. Dann endlich sehen wir die Mauern der Stadt, die sich aus der grünen Nacht erheben. Mitten in einem Gewirr von Ästen und Zweigen. Dornengestrüpp, mannshohes Farnkraut, Mauerreste wie Felsbrocken, hoch und zerborsten, aufgespalten, verformt durch das geduldige Nagen des Wurzelwerks. Der Graben, der einst die Mauern schützte, 4 Meilen rund um die Stadt, angefüllt, randvoll von faulenden Blättern, die ehemalige Siegespforte, von Lianen verhängt, wie der Eintritt in eine Höhle. Vor unbestimmbarer Zeit muss diese Stadt eine der Herrlichkeiten auf Erden gewesen sein. Wie in Ägypten der Nil wurde hier der Mekong zum Ursprung für Reichtum und Fruchtbarkeit und bereitete das prachtvolle Reich der Khmer vor. Etwa während der Feldzüge von Alexander dem Großen wanderte ein Volk aus Indien aus und unterwarf sich die Eingeborenen, die am Ufer des Mekong lebten. Menschen mit kleinen Augen, Schlangenanbeter. Die Eroberer brachten ihre brahmanischen Götter mit, die Legenden des Ramayana, und errichteten überall riesenhafte Tempel, übersät von Tausenden von Standbildern. Jahrhunderte später erschienen Missionare in gelben Gewändern, die in der asiatischen Welt das Licht eines neuen Glaubens entzündeten, des Buddhismus. Die finsteren Mienen der alten Standbilder wichen nun dem Lächeln und dem gesenkten Blick einer gutmütigen und wohlbeleibten Statue, die jetzt die Altäre beherrschte. Das muss der Höhepunkt in der Bedeutung von Angkor Thom gewesen sein. Was dann den raschen und so rätselhaften Niedergang und Verfall bewirkte, darüber gibt es keinerlei Zeugnis. Und der Urwald, der die Reste der Stadt in sich aufgenommen hat, gibt das Geheimnis nicht preis. Über die Siegespforte, halb von Baumwurzeln verborgen, monströse Brahma-Figuren, ihr zur Seite unförmige Elefanten mit 3 Köpfen. Innerhalb der Mauern setzt sich der Wald fort. Ich werde geführt von meinem kambodschanischen Dolmetscher, der sich in den Ruinen auskennt. Unsere Schritte erstickt das Gras. Man hört nur das Rascheln der Schlangen, die sich fortdringeln, die leichten Sprünge der flüchtenden Affen, irgendetwas Unsichtbares, Größeres, das davonschlüpft. Schwer zu erkennen die Reste von Architektur, zwischen den Orchideen beschattet von Baumriesen, wenige Überbleibsel der Schnitzereien an Tempeln und Palästen, vergängliches Holz, wehrlos im Kampf gegen die Zeit, halbwegs erhalten die buddhistischen Idole, aus hartem Stein geschlagen, kaum noch erahnbar all die einstige Pracht. Auf einigen Bildern sind Notdächer aus Stroh zu sehen, die wohl die Pilger über den besser erhaltenen Resten errichtet haben, um sie gegen Sonne und Regen zu schützen. Manchmal sind da auch Altäre, wo man sie knien sieht, beten und Räucherstäbchen entzünden. Das will ich auch tun, wenn ich einmal dort sein werde. Es war ein eigentümlicher Hang zur Zerstörung zu beobachten, bei allem, was die Natur dort hervorbrachte. Eine hartnäckige Vernichtungswut, auch der Gewächse untereinander. Besonders fiel mir als wahrer Ruinenerzeuger der Feigenbaum auf, dem nichts zu widerstehen schien, unbestrittener Beherrscher und Meister von Angkor. Ein kleines Samenkorn zuerst, das der Wind aussät in der Runde und das sich festsetzt und hineingräbt in den Stein und als Pflanze ihn zersprengt, während es wächst und wächst und schließlich in seiner vollen Größe ihn aufgebrochen hat, von oben bis unten, selbst die dicksten Gemäuer. Und nun war das ganze Bauwerk rettungslos verloren. Die wenigen Vögel, deren Stimmen bisher zu hören waren, sind auf einmal verstummt. Wie ein Heer von Unterdrückern, das mich gefangen hält, kommen die Baumschatten über mich. Ich spüre, wie feindselig der Wald ist. Mörderisch. Fieber und Tod brüten in ihm. Schrecken ohne Ende, aus denen er einen nicht mehr entlässt. Und dies dunkel plötzlich, obwohl noch nicht Abend ist, und diese beklommene Stille. Gewaltiges Trommeln auf allen Blättern. Ein Wassersturz wie eine Sintflut. Über den Baumkronen der pechschwarze Himmel. Bäche allenthalben, zusammenrinnend zu einer reißenden Flut. Kommen Sie, Herr, schnell, dort unter der Strohdach. Zu dem großen Buddha. In der feuchten, erstickenden Hitze dampfend die Nässe. Hinter sich aufrichtende Nebelwänden verschwindend die Stämme. Ein weißer Wirbel. So unvermittelt wie der Wolkenbruch über uns herabgestürzt war, lässt er nach. Nun, da er versiegt ist, will ich noch zum Bajon, dem ältesten Heiligtum von Angkor. Berühmt durch seinen Turm der vier Gesichter. Er muss ganz in der Nähe sein. Gleich hinter jenem Haarschopf aus Ästen und Lianen, von dessen Fransen die Tropfen niederrinnen. Und da ist er schon. In Zacken und Schründen aufgehäuft. Ein Wirrwarr wie von Findlingsblöcken. Wir sollten aufbrechen, Herr. Wir haben keine Laternen. Und wir müssen zurück sein vor der Stunde, wo der Tiger erwartet. Dennoch, bevor ich den Rat befolge, hebe ich den Kopf und versuche in der grünlichen Finsternis das über mir aufragende Getürm auszumachen. Auf einmal erbebe ich in unnennbarer, niemals bislang empfundener Angst, als ich da ein großes, erstarrtes Lächeln gewahre, das aus der Höhe auf mich heruntergleitet. Und dann noch ein anderes Lächeln. Weiter weg, auf einem anderen Mauerstück. Und dann drei, und dann fünf, und dann zehn. Überall im Umkreis, von allen Seiten her, werde ich überwacht. Von übermenschlichen Proportionen. Diese in die Luft gegrabenen Masken, lächelnd unter ihren platten Nasen, die Augenlider halb geschlossen, uralte Damen von hinfälliger Weiblichkeit. Schwierig, dahinter zu kommen, was ihre verhaltene Spottlust sagen will. Götterbilder, in verschollenen Zeiten von Menschen angebetet, deren Geschichte wir nicht mehr kennen. Bilder, deren Ausdruck in Jahrhunderten weder das Zerstörungswerk des Urwalds noch der schweren Regenfälle hat löschen können. Diesen Ausdruck ironischer Sanftheit, weit beunruhigender noch als das höhnische Maulaufreißen der Ungeheuer in China. Ich glaube, wenn ich erst einmal dort wäre, würde ich keinen Augenblick zögern und vor allem anderen das Innere des großen Tempels von Angkor Wat erforschen. Das einzige Gebäude, das noch als Ganzes erhalten sein soll. Was mag es nicht alles da zu entdecken geben? Die Reste der Stadt Angkor Thom, die man ja kaum noch findet im Urwald, das könnte warten, das käme hinterher. Im wilden Siam, tief im Wald, sah ich den Abendstern aufgehen. Und geisterhaft als Lichtgestalt über den Schatten alter Mauern stehen. Dies alte Lied aus Kinderzeiten im Sinn. Eben zurück von unserem Ausflug in die verwunschene Stadt überkommt mich die Lust, am gleichen Abend noch in das Innere des Tempels von Angkor Wat einzudringen. Es ist Nacht. Mir voran geht ein siamesischer Fackelträger. So überschreiten wir die Schwelle des Steinkolosses. Ich hätte bis morgen früh warten können, aber zu groß sind meine Ungeduld und meine Neugier. Einige Granitstufen und die erste Galerie öffnet sich. Unendlich lang und hallend wie eine Berghöhle. Es muss der äußere Rundgang sein, der wohl mit etwa 250 Metern Länge in einem Viereck den verwickelt aufgeschichteten Kern des Bauwerks von Stockwerk zu Stockwerk umgeben mag. Die Steinplatten am Boden sind von einer Art Moos bedeckt, das unsere Schritte dämpft und einen scharfen Geruch von Kot verströmt. Das ungeheure Schweigen, das hier alles beherrschen müsste, wird durchbrochen von Vögelflattern und kleinen spitzen Schreien. Im Scheine der Fackeln enthüllen uns die grauen Steinwände, an denen wir vorbeigehen, wütend gestikulierende Krieger. Unauflöslich in Handgemenge verstrickt, den ganzen Weg entlang begleitet uns das Halbrelief, das ununterbrochen Schlachtszenen zeigt. Kämpfende zu Tausenden, gepanzerte Elefanten, Fabelwesen, Kriegswagen, grässlich verstümmelte und zähnebleckende Ungeheuer. Ich denke nicht daran, mich tiefer ins Innere des Tempels zu wagen, wo es zu dieser Stunde gewiss gefährlich ist. Ich möchte nur weiter diesem Rundgang folgen, was selbst zur Nachtzeit einfach scheint. Bis ans Ende der Schlacht, die durch die Schatten, die unsere Fackel bewegt, immer wilder wird. Allerdings stören mich dabei immer häufiger diese kleinen, schrillen Schreie, die sich vervielfachen, als kämen sie von einem Heer von Ratten da oben, über meinem Kopf. Und dann ist es nicht, als sei das ganze Deckengewölbe verhängt mit einem leicht sich bewegenden schwarzen Stoff. Und jetzt die wunderbaren Geschöpfe, die hin und wieder auf den Wänden erscheinen, damit das Auge sich von dem Gemetzel erholen kann. Lotusblüten in den Händen, zu zweit, zu dritt. Ein besänftigendes Lächeln unter dem altertümlichen Kopfschmuck. Das müssen die Apsaras aus dem Götterhimmel der Hindus sein. Mit wie viel Liebe haben die Künstler jener Zeit ihr jungfräuliches Antlitz geformt? Wer kann uns sagen, was aus der Asche der Schönen geworden ist, deren vollendete Körper hier nachgebildet sind? Zu Hilfe! Welch Schrecken! Ach, auf einmal senkt sich das Deckengewölbe auf uns herab. Vielmehr ist es das schwarze Tuch, das es zu bedecken schien. Es berührt unser Haar. Man spürt einen Windzug wie von den Schlägen großer Fächer, haarige Leiber voll nackter Häutchen, die sich sehr rasch bewegen. Das also war es, was droben schrie wie die Ratten. Es streift uns von allen Seiten. Enorme Fledermäuse, Wolken, Lawinen, durcheinander schwirrend, angriffslustig. Sie werden noch unser armes, flackerndes Licht verlöschen. Rette sich, wer kann. Laufen wir, so schnell es nur geht, den Ausgängen zu. Offenbar will es dieser Tempel nicht dulden, dass wir ihn entheiligen in der feierlichen Stunde der Nacht. Diese Halbreliefs, die mich damals so erstaunten, waren ursprünglich bemalt und vergoldet, ehe sie unter den Ausdünstungen der Feuchtigkeit jene traurige, schwärzliche Farbe annahmen, die nur stellenweise das Leuchten fauliger Flecke unterbrach. Sie stellen über die Länge von gut einem Kilometer eines der ältesten Heldengedichte dar, das die Menschen Asiens erfanden. Jene sogenannten Arier oder Indogermanen, unsere Urahnen. Einst, im Zeitalter, das Kuta genannt wird, lebten die Söhne des Kriatsiapa, die eine Kraft und eine Schönheit besaßen, die alles Menschliche überstiegen. Zwei Schwestern hatten sie zur Welt gebracht, Diti und Aditi. Aber die Söhne von Aditi waren Götter, wohingegen die Söhne von Titi Dämonen waren. Eines Tages, als sie sich zur Beratung versammelt hatten, um ein Mittel zu suchen, mit dem sie sich Alter und Tod entziehen könnten, beschlossen sie, in den Wäldern alle die Pflanzen zu sammeln, die zu den Heilkräutern zählten, und sie in ein Meer von Milch zu werfen und dann das Meer kräftig zu rühren und zu buttern. Daraus würde ein Zaubertrank entstehen, der den Tod besiegte und ihnen auf ewig Kraft und Schönheit verlieh. Sie machten also ein Butterfass aus einem Gebirge und aus der großen heiligen Schlange Vasuki einen starken Rührlöffel, und sie begannen ohne Einhalt zu buttern. Bald entstiegen der bewegten Flüssigkeit die Apsaras, himmlische Tänzerinnen und Buhlerinnen, die von einem unvergleichlichen Liebreiz waren. Sie wurden die Frauen der Halbgötter Gandavas und gebaren das Geschlecht der Affen. Danach trat in eigener Person die herrliche Varuni hervor, Tochter des Ozeans, die Aditis Söhne zum Weib nahmen. Endlich, auf der Oberfläche des Milchmeeres, sah man den Wundertrank sich sammeln, der den Tod überwinden sollte. Aber um ihn zu besitzen, brach ein Vernichtungskrieg aus zwischen den Söhnen von Diti und den Söhnen von Aditi. Und die Söhne von Aditi waren die Sieger. Das Buttern allein nahm an die 50 Meter ein auf dem Halbrelief. Hierauf folgte, so gut aneinandergefügt, dass man die Fugen nicht sah, der Kampf der Dämonen mit den Göttern und der der Affen gegen die bösen Geister der Insel Ceylon, welche Rama, seine schöne Gattin Sita, entführt hatten. Das ist, kurz gefasst, der Inhalt der Ramayana, jener uralten Legende, die wir dem frommen Valmiki verdanken, einem heiligen Einsiedler in den Bergen, der sie in der Nacht der Zeiten aufgeschrieben und für die Nachwelt bewahrt hat, sodass sie auf uns kommen konnte in einem Gedicht von 25.000 Distichen. Es ist noch früh am Morgen. Gerade bin ich aufgewacht nach einem tiefen, erschöpften Schlaf. Niemand von meinen Begleitern scheint sich zu rühren. Ich stehe auf. Irgendetwas scheint mich zu zwingen. Ich spüre eine Anziehungskraft, so stark, dass ich ihr nicht widerstehen kann. Sie geht vom Waldrand aus, dessen dunkler Wand ich mich nähere wie einem schwarzen Magnet. Ich kann nicht anders. Und schon nimmt mich das schlummernde Geheimnis in sein Dämmerlicht auf. Wenn ich erst dort sein werde, da kann mich keiner davon abhalten. Ich laufe einfach los. Tiefer und tiefer in den Wald hinein. Ich kämpfe mich durch das Gestrüpp. Dies Gestein dort, ist es Fels oder der Mauerrest einer Ruine, die hier versunken ist? Irgendwo rauscht ein Wasserfall, hinter grünen Vorhängen verborgen. Und in der Tiefe plätschert es wie ein Bach. Die Büsche bewegen sich, da raschelt etwas. Ein Schatten huscht vor mir her, den ich nicht erkenne. Wenn ich nach oben schaue, an den hohen Baumstämmen entlang, dann sehe ich über dem Gewirr von Ästen und Lianen einen gewaltigen leeren Raum. Dort, wo das Tageslicht eindringt, stelle ich mir vor. Eine Kathedrale der Wildnis. Aber plötzlich ist mir, als höre ich ganz leichte Schritte hinter mir herlaufen. Menschliche Wesen oder Affenvolk? Ehe ich die Zeit habe, mich umzudrehen, spüre ich mich bei der Hand genommen. Oh, sehr vorsichtig und freundlich. Und zwei Schatten tauchen auf, die mich zurückzuhalten suchen. Ich erkenne sie sofort. Es sind zwei der braven siamesischen Ochsentreiber. Was wollen sie von mir? Keiner versteht ein Wort von der Sprache des anderen, aber sie machen mir Zeichen und ich begreife, dass es tollkühn und unbesonnen wäre, wenn ich weiterginge. Überall kann ein Hinterhalt sein, überall können Zähne lauern, die zuschnappen. Also gut, ich lasse mich von ihnen zurückbringen, zu unserer Hütte. Am dritten Tag, ich hatte gerade ein Stündchen geschlafen, brachte mir einer meiner Siamesen die Visitenkarten von drei Besuchern. Französische Namen. Ja, da musste ich sie wohl hereinbitten, in diesen meinen prächtigen Salon. Ein Strohdach auf Stelzen, einige Matten, sonst nichts. Das war auch ungefähr das Letzte, was ich erwartet hätte. Besuch empfangen in Angkor. Tatsächlich waren es drei Franzosen. Man hatte sie für archäologische Studien nach Siam geschickt. Seit gestern kampierten sie nicht weit von mir, innerhalb der Mauern im Heiligen Bezirk. Später sollte ich erfahren, dass einer von ihnen, Sohn eines berühmten Bildhauers, am Buschfieber gestorben war. Es waren gebildete und liebenswerte Menschen. Außerdem, nach Tagen der Einsamkeit und des Schweigens, auf Reisen, war es schon recht angenehm und entspannend, mit Männern aus Frankreich ein paar Gedanken auszutauschen. Sie sollten unbedingt noch bleiben. Die Wälder sind voller unentdeckter Ruinen. Außer den großen Tempeln, die alle Welt besichtigt, finden sich Monumente aus gebranntem Ton. Ein bisschen überall. Am Ufer der Wasserläufe oder am Rande von Sümpfen. Zeugnisse einer einzigartigen Kunst, die zurückgehen bis ins 4. Jahrhundert. Oder bis zu den Anfängen des großen Reiches der Khmer. Es tut mir leid, aber morgen bei Sonnenuntergang muss ich aufbrechen. Ich habe eine Verabredung in Kampong Luang, wohin mir der gute König Norodon seine Elefanten schickt. Und dann, ich darf ja nicht vergessen, dass ich im Grunde nur ein bescheidener Adjutant bin, mit einem begrenzten Landurlaub, und dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder an Bord des Panzerkreuzers sein muss, der mich in Saigon erwartet. Ich glaube, wenn ich schon einmal dort bin, in der Wildnis von Angkor, dann werde ich nie wieder fort wollen. Nein, da kriegt mich keiner mehr weg. Und Tag für Tag, immer aufs Neue, werde ich den großen Tempel erforschen, bis er mir auch das letzte seiner Geheimnisse preisgibt. Und wenn es Jahre dauert. Nein, vorher gebe ich nicht auf, vorher nicht. Ein letztes Mal betrete ich den Tempel von Angkor Wat. Jedes Mal bisher bin ich etwas tiefer eingedrungen. Jetzt will ich versuchen, bis in sein Innerstes vorzustoßen. Während ich meine Schritte vorsichtig setze, um sie nicht zu wecken, behalte ich die geflügelten samtenen Wächter im Auge. Der geringste Lärm auf den lockeren Steinplatten könnte sie aufstören. Dann fangen sie an, ihre nackten Häutchen wie Antennen zu bewegen. Eine Fledermaus ruft die andere. Sie strecken sich. Jede zieht die nächste nach sich. Und dann fallen sie allesamt gemeinsam über mich her und verjagen mich. Also bleibe ich reglos stehen. Wie versteinert. Und warte, dass sie wieder eingeschlafen sind. Ehe ich mich vorsichtig weiterschleiche. An jeder Seite des Vierecks, in der Mitte des Rundgangs, die Öffnung zu einer Säulenhalle. Bis in den Innenhof, zur eigentlichen Pagode. Ungeheure Massen behauenen Sandsteins dort. Immer verwickelter und unüberschaubarer, mit all den Treppen und Terrassen und Türmen. Eine Fülle ineinander verschlungener Linien, Durchblicke, Brechungen bis in den Himmel hinauf. Ein Gebirge, aufgerichtet, ausgeschmückt. Und aufs Feinste ziseliert von Menschenhand. Ein schweigendes Labyrinth. jedes Auge verwirrend, alle Vorstellungskraft übertreffend. Ich zögere noch, dort einzutreten durch die Öffnung in jene Säulenhalle. Eingeschüchtert vielleicht, voller Furcht jedenfalls. Beim Anblick der Steinmassen an ihrem Ende. Und also folge ich weiter dem Halbrelief, immer den Rundgang entlang. Da, vor mir, zwei Kinderpriester in ihren gelben Roben. Aber was treiben sie nur mit Besen, Schaufel und Schubkarren? Ach, sie sammeln ganz brav den Kot der Fledermäuse ein. Wahrscheinlich, um irgendeinen kleinen Mönchsgarten zu düngen. Wie viel Milliarden Insekten mussten gefressen und verdaut werden, damit Blumen wachsen können, die Milliarden anderer Insekten nähren, welche wiederum die Fledermäuse hier fressen und verdauen. Aber die Kinder machen einen solchen Krach, dass sie wohl bald die samtenen Schläfer über uns wecken müssen. Um deren Flügeln zu entgehen, flüchte ich in die nächste Säulenhalle, gleichgültig, was geschieht. Vom Innenhof aus ist der Himmel zu sehen. Er ist schwarz, wie bei einer Sonnenfinsternis. In den tief hängenden Wolken zucken Blitze. Schon fallen die ersten schweren Tropfen. Es bleibt nichts übrig. Ich muss mich in das Herz des Heiligtums retten. Dieser Tempel war für mich einer der Orte in der Welt, wo der Mensch am meisten aus dem Stein herausgeholt hat. Skulpturen, Ornamente, Laubwerk, Blumen und Gesichter. Nichts schien da so einfach wie die schönen klaren Linien in Theben oder Baalbek. Alles befremdete einen, sowohl in seiner Kompliziertheit wie in seiner Ungeheuerlichkeit. Nirgends entwirrte sich etwas auf den ersten Blick. Überall nahm man nichts als Unordnung und Überfluss wahr. In dieser Hügelkuppe aus gemeißelten Blöcken, aus der die großen getürmten Tiaren herausschossen, steile Bischofsmützen wie Mondraketen. Alle Freitreppen, alle Eingänge von Ungeheuern bewacht, rings zwischen herabhängenden Lianen Gruppen der göttlichen Apsaras. Unendlich oft sich wiederholen, aufwärts und abwärts, unter dem Chaos der Formen, aufmerksamen Blicken erkennbar, die vollkommenste Symmetrie. Der gesamte Hügel aus Bildwerken, eine viereckige Pyramide in drei Schichtungen. Mehr als ein Kilometer der Umfang ihres Fundaments. Und in der dritten und obersten Schichtung, ohne Zweifel, das Allerheiligste. Ich muss hinauf, über die hohen, ausgetretenen Stufen, vorbei an den lächelnden Apsaras, den kauernden Löwen, den sieben aufgefächerten Köpfen der heiligen Schlangen, umgeben ringsum von wucherndem Grün, das im Augenblick kein Windzug bewegt. Ich muss mich eilen, denn gleich wird der Regen losbrechen. Das zweite Stockwerk, doppelt so hoch wie das erste, noch schroffer und abschüssiger die Treppen, noch mehr Lächeln. Noch mehr Hohngelächter des Steins. Zu allen vier Seiten der gewölbte Rundgang, dem Kreuzgang eines immensen Klosters gleich. Pompös in seiner übertriebenen Pracht. Ein Übermaß gemeißelter Verzierungen. Pforten mit viel zu viel Giebelschmuck. Enge Fensterlöcher, wie mit Gefängnisgittern von Sandsteinornamenten fast verschlossen. Aber alles zerborsten, zerbrochen, auseinanderbröckelnd. Soweit das Auge reicht, nur Zeichen äußersten Verfalls. Das dritte Stockwerk, abermals doppelt so hoch wie das zweite. Die monumentale Treppe, die hinaufführt, aufgesprungen und von Unkraut überwachsen, ist so steil, dass einen schwindelt. Zweifellos wollen die Götter immer unerreichbarer werden, je mehr man versucht, sich ihnen zu nähern. Man meint wahrhaftig, der Tempel würde größer, erweitere sich, dehnte sich bis zum verdunkelten Himmel. Es ist wie in den Träumen, wenn man zu einem Ziel hinstrebt, das sich einem immerfort entzieht, vor einem herflüchtet. 4 Treppen müsste es auf diesem riesenhaften Sockel geben, aber ich habe nicht die Zeit, die gangbarste auszusuchen, denn die Wolkenschatten werden immer dichter und der Wassersturz steht unmittelbar bevor. Ich laufe, was ich kann, und der Wald da unten scheint mir zu folgen. Er beginnt sich auszubreiten bis zum Horizont, zu allen Seiten, wie ein schwarzes Meer. Die Täuschung ist vollkommen. Unter dem peitschenden Regen schwingen die Baumkronen hin und her, wie die Dünen auf hoher See. Gestein wie vom Aussatz befallen. Von Würmern zerfressen. Götterphantome. Götterkadaver. Sitzend oder umgestürzt längs der Wände. Die meisten von Menschenmaß. Einige jedoch wie Giganten. Andere wie Zwerge. Grau und erdfarben. Blutrot. Reste von Vergoldung. Manche ihrer Gesichter glänzend, noch wie die Masken von Mumien. Viele ohne Hände. Ohne Arme. Kein Kopf mehr. Und ein Mantel aus Fledermauskot über ihren Rücken. Die Schultern bedeckend. Wohin man blickt, welch ein Ekel. Und hier, mehr noch als da unten, sind die steinernen Decken übersät mit jenen samtenen Täschchen, die da festgekrallt hängen und bei dem mindesten Lärm sich ablösen und einen Flügelsturm entfesseln. Die geschwärzten Wände verschwinden fast unter dichten Schleiern wie unter einem Trauerflor, die das Werk unzähliger Spinnen sind. Kaum bekommt man noch Luft in diesem heißen Dampf, der nach Fäulnis und Schimmel riecht. Immer enger schließen einen die Mauern ein. Und ich glaubte doch, als ich in die Pforte trat, deren Giebel überladen ist mit gehörnten Formen und nachgeahmten Flammenzungen, mindestens einen Saal vorzufinden. Denn dies müsste ja das Heiligtum selber sein. Das, was seit meiner Kindheit meine Einbildungskraft beschäftigt hat. Und wohin ich nun endlich gelangt bin, nachdem ich die halbe Welt durchwandert habe und meine aufsteigende Lebensbahn sich allmählich zu neigen beginnt. Was für ein trostloser, schauerlicher Empfang. Beherrscher des Halbdunkels, rötlich, wie ein geschundener Körper mit abgezogener Haut. Die hölzernen Füße. Zerbröselnd im Mehl des Wurmfraßes, gegen die Mauer gelehnt, um nicht umzustürzen. Halb dem Beschauer das Gesicht zugekehrt mit den zerfressenen Lippen. Eine Gestalt vor allem, möglicher Ausgangspunkt allen Schweigens. Und aller unsagbaren Traurigkeit an diesem Ort. Gefangener nicht nur des Unwetters, sondern auch dieses Bildes, frage ich mich, ob die zernagten Lippen nicht hätten lächeln sollen. Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und während ich so stehe und mich nicht von der Stelle rühren kann, meine ich, die Gestalt zu mir sprechen zu hören. Wir sind nun ganz und gar tot. Keine Sorge. Und ganz und gar unschädlich. Und wenn wir zu lächeln scheinen mit geschlossenen Lidern, so ist es nicht aus Spott oder Hohn. Nein, es ist, weil wir zu dieser Zeit schon den Frieden und Träume erreicht haben. Aus dem Bann wieder erlöst, trete ich an das von der steinernen Vegetation fast zugewachsene Fenster und versuche hinauszublicken. Hinunter auf die vielgestaltige Masse des Bauwerks, das ich erklommen habe. All das grüne Gewucher über den Ruinen beugt sich und erzittert unter dem Aufprall solch tobender Bewässerung. Die Legionen von Apsaras, die großen heiligen Schlangen und die An den Treppen hockenden Ungeheuer ducken sich unter der täglichen Sintflut, die sie seit ihrem Bestehen um diese Jahreszeit mit ihrer mörderischen Wäsche bedroht. Mehr und mehr hört man das Wasser prasseln und gurgelnd in tausend Bächen verrinnen. Derweil spüre ich in meinem Rücken das leichenhafte Lächeln der Versammlung der Buddhas, die mich nicht aus den Augen lassen. Wollen Sie mir zu verstehen geben, dass dies noch nicht das Zentrum und das eigentliche Herz von Angkor Wat ist? Gut. Ich gehe also weiter. Mit leisen Schritten auf einem Teppich von Staub und Kot, Asche und vielerlei Unrat, bestreut mit Eulenfedern. Während tausende kleiner Ohren auf jede meiner Bewegungen lauschen. Den Ort, wo der höchste Brahma thront, werde ich wohl niemals finden. Ihn haben die Anhänger einer späteren Religion längst zugemauert. Dies, die Mauer. Und dahinter, vermutlich noch eingeschlossen, das schreckliche Idol. Genauso gut erhalten vielleicht wie eine Mumie in ihrem Sarkophag. Seit Jahrhunderten davor gesetzt, die Beine gekreuzt, die gesenkten Augen halb geschlossen. Ein Buddha von gewaltigem Ausmaß, herrisch und sanft zugleich. Auf seinem Antlitz leicht geneigt, auch im Schatten ganz deutlich das gleiche Lächeln. Wie auf allen Abbildungen von ihm, von Tibet bis China. Das Lächeln des großen Friedens, das sich dem großen Verzicht und dem großen Mitleid verdankt. Unglaublich viele Eindringlinge haben dies Heiligtum erobert. Solche, die fliegen, solche, die kriechen, solche, die klettern, Tauben gurren, winzige Vögelchen flattern, wilde Katzen fauchen und kreischen. Überall Geräusche, die von Schlangen oder Eidechsen herrühren können. Lautlos gleiten große Schmetterlinge durch die Luft wie Fetzen kostbarer Seide. Und das Summen goldgrüner Fliegen begleitet sie. Irgendwo, wie das Verhallen ferner Glocken, ist auch der Gesang der Mönche und Priester vernehmbar. Und in all diesem lebendigen Klingen und Singen meine ich, wieder die furchtbare, nichtmenschliche Stimme einer Gottheit zu hören, die mich anfährt, als käme sie von einem anderen Planeten, der nichts gemein hat mit dem unseren. Wir kennen dich nicht. Wir entstammen einem geistigen Entwurf, den du dir nie und nimmer zu eigen machen wirst. Was also suchst du bei uns? Geh! Fort mit dir! Fort! Während ich mich gehorsam schleunigst aus dem Staub mache, bemerke ich noch, dass alle Stockwerke im Grunde wie hängende Gärten sind, hinter denen das altersschwache Gemäuer verschwindet. Überall wuchert aus dem Stein die vielfältigste Vegetation. Exotische Gewächse, irrwitziges Kraut, lange, messerscharfe Grashalme, weißes Gebüsch von betäubend duftendem Jasmin, die großen Blätterlappen der Bananenstauden. Ich wende mich noch einmal um. Und ich denke, hier sollte nur eintreten, wer wirklich beten will. Und auch erst, nachdem er seinen Geist von allen Täuschungen der Welt befreit hat, jenseits dieser Schwellen zum Unsichtbaren und Unaussprechlichen, sollte nichts mehr an unsere Eitelkeiten, an die nichtigen irdischen Verführungen erinnern. Wer weiß denn, ob nicht in der finstersten Tiefe hinter den immer gleichen riesigen Buddhas, den immer gleichen geschmückten Pforten, von denen eine heute vermauert ist, die Seele jenes ältesten Tempels fortlebt, gefangen in seinem Kern mit den vier grausigen Brahmas. Sonne stand schon tief und der Himmel fing an, sich rot zu färben, als unsere kleine Karawane von Ochsenkarren sich in Bewegung setzte. Ich sah noch einmal zurück. Ein letzter Abschiedsblick. Diese Pilgerfahrt, von der ich seit meiner Kindheit geträumt hatte, war nun eine abgeschlossene Sache. Und sie gehörte bereits der Vergangenheit an, wie vielleicht morgen schon meine kurze Existenz ins Nichts der Vergangenheit gefallen sein wird. Niemals würde ich diese seltsamen Türme wieder aus dem Dickicht ragen sehen. Und selbst in jenem Augenblick war es mir nur für ein paar flüchtige Minuten vergönnt. Dann schloss sich der Wald über uns und fast ohne Dämmerung brach die Nacht herein. Einmal werde ich weg müssen, obwohl ich mir das noch gar nicht vorstellen kann. Aber dann nur, um mich auf eine neue Reise zu machen. Zu Hause bleibe ich bestimmt nicht hocken. Die ganze Welt will ich sehen. Und wer weiß, auch auf dem Rückweg von Angkor kann es noch so manches Abenteuer geben. Überall, wo man nicht zu Hause ist, gibt es ja was zu erleben. Wieder in Kambodscha? Unsere Barkasse hat in Kampong Luang angelegt, werde ich vom Geräusch furchtbarer Schritte geweckt, unter denen das ganze Ufer erbebt. Begleitet von der Musik brechender Zweige. Ich richte mich auf und schaue aus der Luke über meinem Kopf. Und da, im ersten Morgenlicht, im strahlenden Grün auf rot gefärbter Erde, tauchen kolossale Tiere auf, die mit ihrem übermütigen Tänzeln den Boden erschüttern. Es ist jene Szene aus der Frühzeit unserer Welt. Elefanten. Zweifellos die uns versprochenen, pünktlich zur Verabredung. Vier weiß gekleidete Männer begleiten sie, sprechen fast zärtlich mit ihnen und bringen sie mit einem leisen Befehl vor unserem Boot zum Stehen. Irgendwann, irgendwo, werde ich auch auf riesigen Elefanten reiten. Vielleicht in Siam oder Kambodscha. Auf den Bildern sind sie mit bunten Tüchern gesattelt, die wie Teppiche weit herunterhängen. Auf ihrem Nacken ritt links ein weiß gekleideter Mann mit einem Eisenhaken, der sie leitet. Auf ihrem Rücken eine Art Sänfte, wie ein rot und golden verzierter Pavillon. Dort werde ich sitzen, bequem in die Kissen zurückgelehnt, mit Dienern und einem Dolmetscher. Und dann geht es los. Mit langsam schwankenden Schritten. Und ich, in meiner schillernden Hütte, blicke aus großer Höhe herab auf das Leben um mich herum. In einer Reihe hintereinander bewegten wir uns voran. Wenn wir durch ein Dorf kamen, machten die Elefanten des Schreckens wegen, den sie erregten, ganz kleine, vorsichtige Schritte. Trotzdem brachten sie die Märkte, wo die eingeborenen Früchte, Korn, Hühner und die bizarren Fische des Mekong freihielten, völlig durcheinander. Die Büffel gingen durch, alles Vieh wollte flüchten, Körbe stürzten und Krüge zerbrachen, Milch wurde verschüttet, Geschrei und Tumult, der sich erst wieder beruhigte, wenn wir das Dorf verlassen hatten. Wie ein König fühlt man sich in dem schwankenden Gehäuse auf seidenen Kissen. Vor sich zwei enorme graue Schlappohren, die ab und zu durch die Luft wedeln. Unter sich weit ausgedehnt ein unwegsames Gestrüpp. Der kambodschanische Busch, der hier die Urwälder von Siam abgelöst hat. Unsere Elefanten dürfen sich frei bewegen. Kommen wir einmal zu einer Baumgruppe, halten sie an und gönnen sich eine Mahlzeit aus jungen Bäumchen. Und dann, auf einmal, ändert sich die Landschaft. Unvermittelt und ganz freistehend ragen überall steile Bergkegel auf, wie die Zuckerhüte. Eine merkwürdige geologische Laune, über die ich mich nicht genug verwundern kann. Zwischen einer Vielzahl von spitzen Felsgebilden, die Phnom genannt und meist heilig gehalten wurden als ein Ort des Gebets, befand sich auch die Pagode, in der man die Asche der alten Königin von Kambodscha aufbewahrte. Priester kamen uns entgegen. In der Abendsonne glühte das Gebäude, das wie ein Schrein den kostbarsten Schatz hütete, mit all seinen geschwungenen chinesischen Dächern in einem bengalischen Licht. Unsere Elefanten knieten nieder und wir stiegen ab, um den Resten der alten Königin die Ehre zu erweisen. Danach brachten uns die Elefanten zum Ufer des Mekong, wo schon ein Boot unter Dampf stand, um uns nach Phnom Penh zu bringen. Abends um 9 soll der Empfang sein. Gerade kommt der Wagen des guten Königs Norodom, um mich abzuholen. Unser Gouverneur hatte die große Güte, mich nicht für einen einfachen Adjutanten auszugeben, der ich doch bin, sondern als französischen Literaten. Es regnet in Strömen. Die dunklen Straßen sind menschenleer. Die ganze Stadt scheint ausgestorben. Nur der Palast bildet eine strahlend erleuchtete Insel, vor der uns Diener mit mächtigen Schirmen in ihre Obhut nehmen und zum Festsaal geleiten. Der Saal war riesig, hatte jedoch keine Wände. Es gab nur das immense Dach, das auf sehr hohen blauen Säulen ruhte. Früher hatten Pechpfannen und Kronleuchter mit ihren in Öl getauchten Dochten alles in ein angenehmes, eher mildes Licht getaucht. Jetzt verbreitete die eben eingeführte Elektrizität eine blendende Helle, in der das Weiß, in das die Gäste gekleidet waren, die Augen schmerzte. Es waren 500 oder 600 Personen, die auf den Matten hockten. Prinzessinnen, Würdenträger, deren Gefolge und Ausländer wie ich. Das Orchester bestand aus etwa 30 Instrumenten. Hackbretter, Xylophone und vor allem ganze Glockenspiele kleiner Gongs, die vibrierend aushalten wie ein Klavier mit viel Pedal gespielt. Auf die flachen, vergoldeten Tische in unserer Nähe werden Champagnergläser und goldene Dosen voller Zigaretten gestellt. Die Regentropfen, die aus der Nacht draußen hereinsprühen, verwandeln sich im elektrischen Licht in funkelnde Diamanten. Die schwüle Hitze bleibt erstickend, trotz der großen Federbüsche, die die Diener als Fächer über unseren Köpfen hin und her bewegen. Nachtfalter und unzählige Insekten werden von der Helligkeit angelockt. Wir warten auf den guten König Norodom. Endlich kommen Diener aus dem Inneren des Palastes mit Kissen, auf denen die Krone und das Zepter liegen. Sie stellen sie auf dem Lager ab, das für den König bestimmt war. Offenbar ist er zu krank, um vor uns zu erscheinen. So sollen seine Insignien wenigstens dem Empfang ein königliches Ansehen geben. Kurze Zeit darauf starb er. Und es war sein Nachfolger, König Sisowat, der dann Frankreich besuchte. Wobei er den liebenswerten Fehler beging, den Parisern einige der Tänzerinnen seines Hofes vorzuführen. Man sollte aber ein solches Schauspiel nicht profanieren und herabsetzen, indem man es aus seinem Rahmen und seiner Umwelt herauslöst. Das Ballett beginnt nun. Ohne den König. Eine Tür im Hintergrund öffnet sich und eine anbetungswürdige kleine Kreatur, ein Traumwesen gleichsam, stürzt in die Mitte des Saales. Eine der Apsaras aus dem Tempel von Angkor. Die gleichen Züge, das gleiche geheimnisvolle Lächeln, die Lider gesenkt, die Augen fast geschlossen. Die jungfräulichen Brüste kaum verhüllt von einem seidenen Schleier. Das Gesicht weiß geschminkt, die Augenwinkel künstlich langgezogen, darüber der Kopfputz, eine goldene Tiara besetzt mit Rubinen und unter dieser Pagode knapp neben dem Halsansatz auf den Schultern etwas wie Flügel oder die Flossen eines Delfins. Alles golden, und rubinrot. Nun macht sie ein Zeichen. Und aus den Türen im Hintergrund laufen andere Apsaras herbei und schließen sich ihr an. Ihr Tanz bewegt sich fast auf der Stelle. Schlangenhaft, ganz knochenlos und geschmeidig wie bei Reptilien. Bisweilen kreuzen sie die Arme und das wellenförmige Schlängeln beginnt in den Fingern der rechten Hand, setzt sich fort im Arm, verläuft über Schultern und Brust, bis es den anderen Arm erreicht, ihn herabgleitet bis zur linken Hand, wo es in den äußersten Kuppen der mit Ringen überladenen Finger dann erstirbt. Im realen Leben waren diese auserlesenen kleinen Tänzerinnen wohlbehütete Kinder, oft sogar Prinzessinnen von königlichem Geblüt, denen sich zu nähern, ja nur sie zu sehen, niemand das Recht hatte. Vom Beginn ihres Lebens an gewöhnte man sie an diese Geschmeidigkeit, die eigentlich menschlichen Gliedern ganz unmöglich scheint, und ebenso an Stellungen und Haltungen weit entfernt von aller Natur und dennoch Tradition seit Menschengedenken in ihrem Land, wie es die Figuren und Halbreliefs in den Ruinen beweisen. Der Tanz bildet die gleichen Szenen aus dem Ramayana nach, die im Tempel von Angkor Wat in den grauen Sandstein gemeißelt sind. Genau solche Kriegswagen wie dort, nur in kleineren Maßen, rollen nun herein. Gezogen von Männern auf allen Vieren, nackt, mit den Rüsseln und Ohren großer Elefantenmasken. Einer der Wagen wird gelenkt von einer kleinen Königin, die höchstens 14 sein kann, sehr geschminkt, mit Sternen übersät. Ein junger Krieger verfolgt sie mit seinem Liebeswerben, das sie mit einer unendlich keuschen Grazie abwehrt. Man sieht tausenderlei delikate und charmante Dinge, die die höchste und raffinierteste Kunstfertigkeit bezeugen. Manche der winzigen Feen sind nicht älter als 7 oder 8 Jahre, ganz in Gold. Und bemalt wie Götzenbilder vollführen sie würdevoll und feierlich ihre streng stilisierten Bewegungen. Eine immer drückendere Hitze stieg aus der Menge der Zuschauer auf, geschwängert von Moschusdüften und vielerlei Blumenparfums. Der Wolkenbruch draußen ließ nicht nach und der Sprühregen, der hereingeweht wurde, jeder Tropfen ein Edelstein, funkelte in allen Regenbogenfarben. Aus dem Gebüsch ringsum schwärmten Myriaden von Flügelwesen zu uns ins Licht. Auch große Fledermäuse und allerhand Nachtvögel und Falter. Die Luft war randvoll erfüllt von schwirrendem Leben, das uns umhüllte und auf uns eindrang. Mittlerweile wohnen wir dramatischen und tragischen Episoden bei. Erbitterte Kämpfe gegen die fürchterlichsten Ungeheuer finden statt. Der König der Affen mit seinem Heer erobert die Szene. Masken erstarrter wüster Grimassen, groteske Verrenkungen und wildeste Sprünge. Auch das sind junge Mädchen, als Schreckgespenster ausstaffiert mit zarten Brüsten und zierlichen Kinderkörpern unter den Verkleidungen. Es geht jetzt um die Befreiung der schönen Sita, die von Dämonen gefangen gehalten wird, auf einer Insel weit in der Ferne. Wir sind also mitten im Ramayana. Und ähnliche Schauspiele mochte es auch in Angkor Thom gegeben haben. Damit vermittelt uns dieser Abend doch eine Ahnung zumindest von der Pracht jener legendären Stadt. Und Zeiten, die wir für immer vergangen glaubten, erwachen zu neuem Leben vor unseren Augen. Aber es war nicht eine historische Rekonstruktion, die das alles wieder zu beleben suchte. Nein, es hatte sich hier einfach nichts geändert. nicht in den Seelen, nicht in den äußeren Lebensgewohnheiten, seit der heroischen Urzeit. Trotz seines Niedergangs ist das heute so bedeutungslose kambodschanische Volk das Volk der Khmer geblieben, die einst ganz Asien durch ihren Mystizismus und ihre Prachtentfaltung in Erstaunen versetzten. Es ist doch bekannt, dass sie immer noch nicht die Hoffnung verloren haben, ihre Hauptstadt zurückzuerobern, die seit Jahrhunderten der Urwald gefangen hält. Und nach wie vor ist es das Ramayana, jenes alte und rätselhafte Heldengedicht, das ihre Einbildungskraft beflügelt und ihre Träume bestimmt. All das ging mir damals durch den Kopf. Und schließlich, als ich das Fest seinem Ende zuneigte, hatte ich nur den einen Gedanken. Möge doch Frankreich, das sich als Beschützer dieser Länder aufspielt, begreifen, dass das Ballett der Könige von Phnom Penh ein heiliges Vermächtnis ist. Ein archaisches Wunder, das nicht zerstört werden darf. Gegen 1 Uhr nachts. Unter einem warmen Regen haben wir den Palast von Norodom verlassen. Und während mich die Barkasse flussabwärts bringt über den Mekong, beginnen in der dichten und drückenden Finsternis die Erscheinungen des kleinen Feenvolks aus dem Ramayana bereits zu verblassen. Übermorgen werde ich wieder in Saigon sein, dieser Stadt, die für mich Schwermut und Tod bedeutet, und dann meinen Dienst beim Admiral wieder aufnehmen. Eingeschlossen in die engen Stahlwände des Panzerkreuzers, mit dem wir schon seit 22 Monaten die Meere Chinas durchqueren. Im wilden Siam, tief im Wald, sah ich den Abendstern aufgehen und geisterhaft als Lichtgestalt über den Schatten alter Mauern stehen. Jahrzehnte sind vergangen seit jener Pilgerfahrt. Mein Leben neigt sich einer Dämmerung zu, in der alle irdischen Dinge sich zu entfernen beginnen, kleiner werden, sich grau färben und verwischen. Nach einem vielleicht letzten leuchtenden Sommer im Orient bin ich diesen Morgen in mein Elternhaus zurückgekehrt. Es ist ein schöner Tag heute, ruhig unter einem blauen Himmel, in diesem Winkel Frankreichs, wo ich das Licht der Welt erblickte. Aber die Sonne ist schon blass. Ein Hinweis auf das Ende des Sommers, der sich zu der Melancholie meiner Heimkehr gesellt. Ja, ist es nur ein Zufall, dass ich mich plötzlich auf dem Dachboden finde, der das Museum meiner Kindheit war? Ich hatte ihn als Ort der Erinnerung bestehen lassen, ohne die Absicht, jedoch ihn je wieder zu betreten. Die armseligen Gegenstände, die mir einst so viel erzählten von fernen Ländern, eingetrocknet und zerfallen in ihren Glaskästen, wie Mumien in vergessenen Grabstätten. Alles riecht hier nach Alter, nach Kampfer, nach ausgestopften Vögeln, nach irgendetwas wie Tod. Schwer zu sagen, woher diese Traurigkeit rührt. Ich öffne das Fenster, aber es wird nur noch trostloser, wenn die Oktobersonne hereinscheint. Eine Wespe hat sich zu mir verirrt. Ich erinnere mich, früher kam sie in Scharen aus dem kleinen Garten da unten, dessen Mauern mit Weinlaub und Rosen bedeckt sind. Wenn ich an all die Träume denke, die ich hier geträumt habe als Kind, war das, was ich mir damals unter ihr vorstellte, in Wahrheit die Welt? Nichts als das im Grunde mein wirkliches Leben? Irgendwo muss doch noch die alte Kolonialzeitschrift sein, deren Bilder mich zum ersten Mal in den Ruinen von Angkor entdecken ließen. Ich will versuchen, sie zu finden in irgendeiner Ecke, in einem Regal, hinter einem Vorhang müsste sie ja sein, ganz vergilbt unter all dem Staub, der sie inzwischen begraben hat wie eine undurchdringliche Aschenschicht. Hier oben, Vater, in meinem Museum auf dem Dachboden. Soll ich hinunterkommen? Ja, und dass du dich beeilst. Sie hörten Letzte Träume von einer ungezähmten Welt. Ein Reisepoem an der Schwelle des 20. Jahrhunderts von Pierre Loti. Es sprachen der Mann Matthias Kahler, der Alte Wolfgang Spier, der Junge Alexander Kapp, sowie Hildegard Darjes, Christine Heiß, Gabriela Maria Schmeide, Katharina Schumacher, Hans Diehl, Walter Renneisen und Philipp Scheppmann. Technische Realisation Gerd-Ulrich Boggensee und Christina Ocke. Regieassistenz Wibke Stark. Übersetzung, Funkfassung, Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2003.